2. Radiowissen. Es geschah vor über 470 Millionen Jahren. Die Erde besteht damals aus einem gigantischen Superkontinent. Der Rest ist Meer. Erste Amphibien und Insekten bevölkern nur spärlich das Land. Aber in den Weiten der Ozeane pulsiert das Leben. Die ersten Riffe entstehen. Es ist das Zeitalter der Fische. Und es ist die Geburtsstunde eines einzigartigen Tieres. Ein Prädator ohne natürliche Feinde. Gefährlich, schnell, effizient. Perfekt angepasst an seine Umwelt. Er kontrolliert die Unterwasserwelt bis heute. Der Hai. Polizist und Wächter der Meere. Die große Familie der Haie steht an der Spitze der Nahrungskette unter Wasser. Sie sind Jäger und Aasfresser zugleich und sorgen damit für die Gesundheit der Meere. Für Wissenschaftler sind Haie noch aus einem anderen Grund interessant. Haie gehören zu den ältesten Arten auf der Erde und können damit Hinweise geben, wie sich bestimmte Merkmale von Wirbeltieren entwickelt haben. Professor Jürgen Krivet, Paläobiologe an der Universität Wien, betreibt Spurensuche in der Evolutionsgeschichte. Er erhofft sich vom Hai Antworten auf die Frage, wie sich bei Tieren und schließlich auch bei Menschen Kiefer und Zähne bilden konnten. Denn der Hai hat in der Evolution von Anfang an vor allem auf eines gesetzt, sein einzigartiges Gebiss. Was wir im Laufe der Evolution eben sehen, ist, dass der Knochen im Skelettbau reduziert wird. Das hat gewisse mechanische Vorteile, das hat gewisse funktionelle Vorteile, zugunsten der Zahnbildung. Das bedeutet, das Phosphat, das Calcium, das normalerweise benötigt wird, um Knochen zu bilden, um Knochen zu verstärken, können dann Haie benutzen, um Zähne zu bilden. Und das resultiert dann tatsächlich darin, dass eben Haie dieses sogenannte Revolvergebiss besitzen, dass ständig in einem sehr schnellen Ablauf neue Zähne gebildet werden, die wie auf dem Fließband nach vorne in die Kiefer transportiert werden und dann rausgestoßen werden nach vorne, unabhängig davon, ob sie abgenutzt sind, ob sie abgebrochen sind, das ist vollkommen egal. Die werden einfach rausgeschubst. Und bei dem Sandtigerhai zum Beispiel, bei einem heutigen, wird die gesamte funktionelle Zahnreihe, also die Zähne, mit denen er wirklich zubeißt, komplett innerhalb von 8 Tagen einmal durchgewechselt. Auch die Herrscher der Meere haben einmal ganz klein angefangen. Die ersten Exemplare waren Verwandte der heutigen Dornenhaie. Sie hatten einen oder mehrere Stachel auf dem Kopf, viele Flossen und waren kaum einen Meter groß. Erst vor 150 Millionen Jahren tauchen die Vorfahren der heutigen Haie auf und schließlich auch der größte Meeresräuber, der jemals gelebt hat. Der Megalodon. Seine Zähne waren Handteller groß, sein aufgerissenes Maul so groß wie ein halbes Fußballtor, sein Körper 12 bis 20 Meter lang. Aber so genau weiß das niemand, denn Haie zählen zu den Knorpelfischen. Anders als die Skelette von Knochenfischen oder Wirbeltieren bleibt Knorpel nicht erhalten und so lässt sich nur aufgrund der Zähne oder Hautschuppen Größe und Alter der Urzeithaie bestimmen. Neue Studien zeigen, Megalodon jagte kleine Bartenwale, die in wärmeren Gewässern lebten. Und genau das wurde ihm offenbar zum Verhängnis. Denn mit einem Klimawandel vor 1,9 Millionen Jahren wurden auch die Meere kühler und Megalodon verlor seine Hauptnahrungsquelle. Gleichzeitig bekam er verstärkt Konkurrenz von einem anderen großen Räuber. Ein Superstar der Evolution. Kleiner, schneller, effizienter und physiologisch perfekt angepasst an die neuen Meerestemperaturen. Der Inbegriff eines Hais, der weiße Hai. Er überlebte den Megalodon dank eines Tricks, den er bis heute beherrscht. Professor Jürgen Krivet. Der hat sich auf marine Säugetiere spezialisiert und marine Säugetiere sind einem Fisch als Räuber natürlich immer überlegen. Und zwar aus dem Grund, weil sie warmblütig sind. Das heißt, ihre Körpertemperatur hängt nicht von der Wassertemperatur ab. Bei einem Hai hängt die Körpertemperatur von der Wassertemperatur ab. Das heißt, je kühler, desto langsamer, inaktiver. Und der weiße Hai hat da einen Trick entwickelt, einen physiologischen Trick. Der ist in der Lage, seine Körpertemperatur durch ein ganz spezielles Blutgefäßsystem über die Wassertemperatur zu erhöhen. Und das ermöglicht dem weißen Hai sehr schnell und ein sehr effektiver Räuber zu sein. Auch durch Bayern schwammen einmal solche Haie. vor rund 20 Millionen Jahren, als noch das ganze Land am Grunde eines Meeres lag. Nach dem Verschwinden dieses Meeres haben die Jäger Spuren hinterlassen. Viele ihrer Zähne und manchmal auch die zahnartigen Hautschuppen von Haien haben die Zeit überdauert und sind zum Beispiel im Altmühltal noch häufig zu finden. Wie viele Haiarten damals gelebt haben, weiß niemand ganz genau zu sagen. Aber es waren einmal sehr viel mehr als heute. Weißer Hai. Bullenhai. Hammerhai. Weißspitzenriffhai. Schwarzspitzenriffhai. Leopardenhai. Armenhai. Über 500 Haiarten sind bis heute bekannt. Es gibt die großen Planktonfresser, wie die Riesenhaie, die bis zu 1800 Tonnen Meerwasser pro Stunde auf der Suche nach Nahrung filtern. Oder Räuber wie die Bullenhaie, die auch im Süßwasser vorkommen und den höchsten Testosteronwert im gesamten Tierreich besitzen. Manche Haiarten leben in flachen Gewässern und Riffen in Küstennähe, andere in Tiefen bis zu 6000 Metern. Forscher vermuten gerade in der Tiefsee noch eine Vielzahl bislang unbekannter Arten. Viele werden wohl aussterben, bevor sie überhaupt entdeckt worden sind. Hier sehen Sie zwei Laternenhaie, die eingelegt sind in Alkohol. Das sind Sammlungsexemplare aus Japan, die ich gerade untersuche. Edmopterus lucifer heißen die. Das kommt daher, da sie eben biolumineszent sind und in der Lage sind, Licht abzusondern. Und man sieht an den Tieren ganz schön, dass die eben eine schwarze Bauchunterseite haben, wo viele Photophoren sind zum Counterschäden, das heißt, um sich zu tarnen. Und zwar wollen die unsichtbar werden vor Räubern, die von unten nach oben gucken. Das heißt, die wollen das Restlicht der Sonne emittieren. Der leuchtende Tiefseehai ist ungefähr 50 cm lang, graubraun und schwimmt in einem großen Einmachglas im Büro von Nicolas Straube. Der Biologe erforscht diese noch recht unbekannte Gattung. Denn normalerweise leben Laternenhaie und andere Tiefseehaie in einer Meerestiefe von 200 bis 2000 Metern und kommen nie an die Wasseroberfläche. Zur Kommunikation und Tarnung haben sie ihr eigenes kleines Sonnensystem erfunden. Der Laternenhai ist bei weitem nicht der einzige Hai, der hier in den Archiven der Zoologischen Staatssammlung in München für die Ewigkeit konserviert ist. Manche Exponate sind über 100 Jahre alt und zeigen einen Querschnitt durch die vielfältige Welt der Haie. Vom Hammerhai-Baby über einen Schokoladenhai bis zum sogenannten Cookie-Cutter-Hai, dem Hai mit einer Vorliebe für Plätzchen. Hier sehen wir jetzt einen Zigarrenhai, zu Englisch Cookie-Cutter-Shark, der eben sehr unrühmlich ist für seine Art und Weise, seine Opfer anzubeißen. Und zwar saugen sich diese Tiere fest und beißen dann eine kreisrunde Wunde aus und stanzen sozusagen eine Art Plätzchenform aus, weswegen die im Englischen eben Cookie-Cutter-Shark heißen. Je nach Lebensraum hat sich der Hai im Laufe der Evolution perfekt an seine jeweilige Umgebung angepasst und Eigenschaften entwickelt, die ihn anderen Lebewesen gegenüber überlegen machen. Diese Spezialisierungen können je nach Art sehr unterschiedlich sein. So gibt es auch unter Haien nicht nur Fleischfresser. Der größte Fisch der Welt ist ein Hai und Vegetarier. Die bis zu 12 Meter langen Walhaie filtern Plankton aus dem Meer und tauchen dafür, jüngsten Studien zufolge, durchaus auch in Tiefen jenseits von 1500 Metern ab. Haie haben keine Schwimmblase, was sie auch stärksten Wasserdruck ertragen lässt. So unterschiedlich die verschiedenen Haiarten auch sind, alle folgen dem gleichen Bauplan. So verfügen Haie, anders als der Mensch und viele Tierarten, nicht über 5, sondern über 7 Sinne. Über ein Seitenlinienorgan, das sogenannte Grubenorgan, können sie kleinste Druckunterschiede und Schwingungen im Wasser am ganzen Körper spüren. Außerdem besitzen sie eingebaute Elektrosensoren, die sogenannten lorenzinischen Ampullen, kleine Gefäße in der Haut, an Maul und Kopf. Mit ihnen können Haie elektrische Felder und Reize wahrnehmen, die jedes Lebewesen, das sich im Wasser bewegt, aussendet. Kein Zappeln, Schwimmen oder Strampeln im Meer bleibt ihnen verborgen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Haie durch die lorenzinischen Ampullen sogar das Magnetfeld der Erde spüren können und sich auch daran orientieren. Das gilt vor allem für die seltsamen Hammerhaie, die dank der extra breiten Staubsaugerdüsenform ihres Kopfes diese Sinneswahrnehmungen noch perfektioniert haben. Außerdem liegen ihre Augen sehr weit auseinander. jeweils am äußersten Rand dieser flachen, breiten Schnauze, was ihnen zusätzlich einen 360-Grad-Stereoblick nach vorne und nach hinten ermöglicht. Auch der Geruchssinn der Haie ist extrem gut ausgeprägt. Sie riechen das Blut einer Beute aus großer Entfernung. Dabei ist menschliches Blut vollkommen uninteressant für sie, sagt der Münchner Biologe Harald Bentsch. Seit vielen Jahren forscht er mit den verschiedensten Arten von Haien auf der ganzen Welt. Dazu gibt es allerdings wirklich sehr, sehr viele Studien, also wie Haie zum Beispiel auf Fischblut und auf Menschenblut reagieren, wo man festgestellt hat, bei Fischblut, da ist wirklich High-Life-Konfetti, während jetzt bei Menschenblut so gut wie nichts passiert beim Hai in der Reaktion. Es gibt eine sehr alte Studie, die, um die Geruchssinnesleistung vom Hai zu beschreiben, mal dargelegt hat in einem Schwimmbecken, das wohl 50 Meter lang, 20 Meter breit und 3 Meter tief ist, wenn man dort einen Tropfen Rosenöl hineintropfen lassen würde. Das wäre der Hai in der Lage zu riechen. Hat der Hai eine interessante Witterung oder Bewegung aufgenommen, beginnt die Jagd. Mit pendelnden Kopfbewegungen verfolgt er die Spur seiner Beute. Dabei kann er auf bis zu 60 Stundenkilometer beschleunigen. Am Ziel untersucht er seine Nahrung schon mal durch ein Anstupsen oder Reiben mit seiner einzigartigen Haut. Der Hai hat kleine Geschmacksknospen am ganzen Körper und in der Haihaut liegen hochsensible Druck- und Temperatursensoren. Außerdem bestehen seine Hautschuppen aus dem gleichen Material wie seine Zähne. Sie bilden einen Phosphatpanzer, der einerseits kaum Widerstand im Wasser bietet und ihn so schnell macht, andererseits schwer zu durchdringen ist. Haihaut diente der Bionikforschung deshalb bereits als Vorlage für die Beschichtung von Flugzeugtragflächen oder Schwimmanzügen. Ist sich der Hai mit seiner anvisierten Beute nicht ganz sicher, entscheidet ein letzter Geschmackstest mit dem Maul, ob er seine Beute verzehrt oder nicht. Nach einem Probebiss geht alles sehr schnell. Das heißt aber noch lange nicht, dass alles, was in seinem Bauch verschwindet, auch genauso schnell verdaut wird. Denn der Magen der Haie besitzt eine Art eigenen Vorratsschrank. Der führt dem Magen nur so viel zu, wie der Hai für den Moment braucht. Überschüssige Nahrung wird in einem eigenen Trakt für schlechte Tage konserviert. Harald Bentsch. Also es gibt angeblich Berichte von Fischern, die also Haie gefangen haben, haben den aufgemacht und die sagen, den Fisch, den der Hai im Magen gehabt hat, der war so frisch, den hätten sie am liebsten in die Pfanne gelegt. Also da gibt es keine Verdauungsenzyme, sondern der wird letztendlich nur haltbar gemacht. Im Vorratsschrank der Haie landet so ziemlich alles, was im Wasser lebt und nicht schnell genug davonschwimmt. Alte Fische, schwache Fische, kranke Fische, Kraken, Meeressäuger wie Robben, andere Haie und sogar der eigene Nachwuchs. Dabei besitzen zumindest frisch gebackene Haimütter eine Art körpereigener Appetitzügler. Hormone, die vor und nach der Eiablage oder Geburt der eigenen Brut ausgestoßen werden, unterdrücken ihr Hungergefühl und sorgen so dafür, dass die eigenen Kinder zumindest eine Weile verschont bleiben. Um den Nachwuchs aber auch vor dem Vater und anderen bösen Verwandten zu schützen, haben Haie noch eine andere Strategie entwickelt. Paarungs- und Brutgebiete liegen weit auseinander, bei manchen Arten sogar viele tausend Kilometer. Das Liebesleben der Haie ist eine komplizierte und manchmal recht blutige Angelegenheit. Wenn Haie auf den Rücken gedreht werden, verfallen sie zwar in eine körperliche Starre, die sogenannte tonische Immobilität. Ein Phänomen, das, wie Wissenschaftler annehmen, auch ein Relikt der Evolution ist und früher einmal den Unterwasserakt erleichtern sollte. Aber das war einmal. Heute haben es Haie schwerer. Mit langem gegenseitigem Umkreisen ist es nicht getan. Der männliche Hai muss sich in der Regel erst einmal an der Brustflosse des Weibchens festbeißen, damit die Paarung vollzogen werden kann und er nicht wie auf einer glitschigen Luftmatratze abrutscht. Haie vermehren sich sehr viel seltener als die große Mehrzahl der Fische. Und es vergeht eine kleine Unendlichkeit, bis sie überhaupt geschlechtsreif werden. Das kann bei manchen Arten 30 Jahre dauern, bei anderen sogar noch länger. Der absolute Spätzünder in Sachen Nachwuchs ist der Grönlandhai. Jüngste Forschungen haben ergeben, dass er mit über 400 Jahren nicht nur das höchste Alter aller Wirbeltiere erreicht, er wird auch erst mit etwa 150 Jahren geschlechtsreif. Weibliche Hochseehaie, die in den Weiten der Meere unterwegs sind, haben es oft gar nicht so leicht, im richtigen Augenblick auch auf ein fortpflanzungsfähiges Männchen zu treffen. Deshalb wenden sie eine eigene Methode der Samensicherung an. Harald Bentsch. Das heißt also, wenn ein weiblicher Hai auf ein fortpflanzungswilliges und fähiges Männchen trifft, wird sofort kopuliert und dieses Sperma wird gespeichert und wird dann in dem Moment, wo der weibliche Hai in der Lage ist, sich zu reproduzieren, den Fortpflanzungsorganen zugeführt. Das ist unter anderem dadurch evident geworden, weil in den USA in einem großen Aquarium ein Hochseehai über längere Zeit in Gefangenschaft gehalten worden ist und dann plötzlich Nachkommen produziert hat, wo nachweislich über einen sehr langen Zeitraum kein Kontakt zu einem männlichen Hai bestanden hat. So ist man da drauf gekommen. Ist der Nachwuchs erst einmal gezeugt, wählen Haie je nach Lebensraum verschiedene Möglichkeiten der Eiablage. Viele Haiarten sind, wie etwa der weiße Hai, lebendgebärend. Andere, wie die Stierkopfhaie, schrauben ihre Eier geradezu in Felsnischen, wo sie in harten Hüllen sicher vor Raubfischen heranwachsen. Wieder andere nutzen Korallen, Gesteinsstrukturen oder Seegras, wo sie kleine Säckchen mit ihrem Gelege aufhängen. Schon gleich nach der Geburt, ob aus dem Ei geschlüpft oder lebend geboren, ist der junge Hai vom ersten Tag an auf sich allein gestellt und wird leider dabei nicht selten zum Snack für Artgenossen. Bei manchen Arten kommt es schon vor der Geburt zu grausamen Überlebenskämpfen. Die ungeborenen Jungtiere ernähren sich bereits im Mutterleib von ihren Geschwistern. Der Hai hat ein Imageproblem. Gerade der weiße Hai hat bei uns Menschen seine ganze Verwandtschaft in Verruf gebracht. Es gibt kaum ein Tier, das so oft Rollen in Horrorszenen übernehmen musste wie er. Allen voran in Steven Spielbergs Klassiker »Der weiße Hai«. Dabei kommen die wenigsten Haiarten in ihrem Leben mit Menschen überhaupt in Berührung. Nur 5 Arten werden dem Menschen wirklich gefährlich. Und zwar dort, wo sich viele Menschen mit vielen Haien mischen. Hai tötet Wassersportler auf La Réunion. Australien. 3. Haiattacke binnen eines Monats. Taucher vor der Küste Australiens schwer verletzt. Filmcrew wird bei Dreharbeiten von weißem Hai attackiert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Hai-Statistik schauen, es gibt ja eine sehr, sehr bekannte Datenbank, die ja etwa 70 bis 80 Jahre zurück, sage ich mal, die bekannten Hai-Unfälle aufgezeichnet hat. Sie stellen fest, dass in mehr als 99% der Fälle es ja zu keinem Gewebeverlust gekommen ist. Also Gewebeverlust heißt, der Hai hat halt gebissen. Unglücklicherweise, wenn er natürlich dann irgendwelche Schlagadern oder lebenswichtigen Gefäße trifft, sind die meisten dann halt einfach verblutet oder haben einen Schock bekommen, sind am Schockzustand gestorben. Und wenn der Hai jetzt wirklich auf den Geschmack käme und sagt, ich möchte jetzt hier im Prinzip Menschenfleisch meiner normalen Diät hinzufügen, dann ergibt diese Statistik keinen Sinn. Haie geraten weder beim Fressen in einen Blutrausch, noch sind sie grundsätzlich aggressiv. Sie kontrollieren ihr Territorium und gehen, wie alle wilden Tiere, nur dann zum Angriff über, wenn sie sich bedroht fühlen oder durch schnelle Bewegungen ihr Jagdtrieb geweckt wird. Laut Statistik gibt es jedes Jahr weltweit etwa 100 Unfälle mit Haien. Die wenigsten davon enden überhaupt mit Verletzungen. Oft wird dabei nur ein Surfer von seinem Board gestoßen. Nur etwa 3 solcher Hai-Mensch-Begegnungen enden im Durchschnitt tödlich. Ganz anders ist es dagegen bestellt um das Verhältnis Hai-Mensch aus der Perspektive der Tiere. Es klingt unfassbar, aber jede Stunde sterben weltweit über 10.000 Haie durch Menschenhand. So viele, dass einige Haiarten mittlerweile vom Aussterben bedroht sind. Ursachen für das Haisterben sind negative Umwelteinflüsse und die Überfischung der Meere, die das Nahrungsangebot für Haie verringert und den Hai oft als unerwünschten Beifang in den Netzen der Fischer sterben lässt. Auch weitgehend wirkungslose Knorpelprodukte gegen Krebs oder Arthrose werden aus Haien gemacht, genauso wie Fischmehl und Düngemittel. Aber auch die Schillerlocke oder Krebsersatzfleisch in Sushi besteht aus Haifleisch. Vor allem aber die in China so begehrten Haiflossen sind der Hauptgrund für das Massensterben der Haie. Mehr als 70% aller weltweit getöteten Tiere sterben nur für Haifischflossensuppe. Je größer und seltener der Hai, desto mehr wird gezahlt. So bringt die Flosse eines Walhais etwa $20.000. Für die Tiere ein unendlich grausamer Tod. Häufig leben sie noch ein bisschen, das spielt aber überhaupt keine Rolle. In der Regel werden sie nicht getötet, auch wenn sie noch leben, und ihnen werden die Flossen bei lebendigem Leibe abgeschnitten. und sie werden zurück ins Meer geworfen, wo die Haie elendig ersticken, weil Haie können nicht aktiv atmen. Sie müssen schwimmen, um ihre Kiemen mit Sauerstoff zu versorgen. Es gibt Foto- und Filmaufnahmen von so einem Haigemetzel. Da liegen Haie, Haikörper ohne Flossen, ohne Schwanzflossen, ohne Brustflossen, liegen da auf dem Boden zu Hunderten, auf dem Meeresboden. Die werden einfach ins Wasser geschmissen und ersticken. 73 Millionen Tiere kommen jedes Jahr auf diese Weise ums Leben. Das sagen Schätzungen von Haischützern, die alleine den Verkauf von Flossen an der Fischbörse in Hongkong hochgerechnet haben, dem Hauptumschlagplatz für Haiflossen. Auch die EU gehörte lange Zeit zu den Top-Exporteuren, bis das grausame Treiben durch eine neue Fischereiverordnung gestoppt werden konnte. Alexander Gotknecht ist Präsident der Hai-Stiftung in Zürich, die sich für den internationalen Schutz der Haie einsetzt und weltweit kleine Projekte zur Erforschung der Tiere fördert. Stirbt der Polizist der Meere, kann das aber auch fatale Folgen für die Zukunft der Meere haben. In kleinräumigen Studien und Computersimulationen kann das wirklich zum ökologischen Kollaps führen. Man hat auch schon Fälle beobachtet, in denen die ganze Ökologie von der Meeresregion durcheinander gekommen ist, indem dieses Nahrungsnetz oder die Nahrungskette durch die fehlenden Haupträuber komplett durcheinander gebracht wurde. Was effektiv global passieren wird, ist sehr, sehr schwierig zu simulieren und vorauszusehen. Es kann ein Chaos entstehen, dass die Meere in wirklich extremes Ungleichgewicht reißen kann. Man weiß es nicht. Und wenn man was nicht weiß, sollte man mit dem Schlimmsten rechnen. Sie hörten, am Anfang war der Hai, die Dinosaurier und Polizisten der Meere, von Leslie Rowe. Es sprachen Rahel Comtesse, Christian Baumann, Berenike Beschle und Peter Weiß. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.